14 Uhr, ich wach auf. Hotelzimmer, das an, ruft mich an. Oh Bruder, bitte komm raus. Session, Session, du musst representen. Neben mir liegt ne Frau. Ich muss jetzt los und sie guckt mich an. Oh, guck nicht so, ich weiß auch. Abgefuckt, du musst selbst beenden. Spät, die weiß, wann ich zipp. Auf dem Beifahrersitz. Bitch an Ampel, ich wink. Bro, mein Kopf ist gefickt. Zu jung, hab keine Weitsicht. Was ist richtig, was nicht? Sonnenbrille an. Fahr durch meine Stadt. Ich geb kein Fick, 200 km/h. Für alles, was ich sag, alles, was ich mach, kann ich später mal nicht bar bezahlen. Ich hab die Sonnenbrille an. Fahr durch meine Stadt. Ich geb kein Fick, 200 km/h. Ich rauch, zu viel Gedanken muss mich ablenken. Baby, so bist du auf. Muss hassen, keiner wird mir was schenken. Baby, es liegt nicht an dir. Arbeit, Arbeit, kein Schlaf, wenig Zeit. Sie bleibt dennoch bei mir. Ich denke mal, sie muss taub und blind sein. 100 Kilo, halbe Mio, schwerer Junge, Narben im Gesicht. Denn vieles lief nicht, wie es sollte. Jetzt wendet sich das Blatt. Heute haben meine Schuhe denselben Preis der Miete, den Mama nicht zahlen konnte. Sonnenbrille an. Stadt, ich geb kein Fick, 200 km/h. Für alles, was ich sag, alles, was ich mach, kann ich später mal nicht bar bezahlen. Ich hab die Sonnenbrille an, fahr durch meine Stadt. Ich geb kein Fick, 200 km/h. Für alles, was ich sag, alles, was ich mach, kann ich später mal nicht bar bezahlen.